Das sind die aktuellen Themen. Hemsen begrüßt Umgehungsstraße, Sitzung des Ortsrates Erichshagen-Wölpe und Liebenau kassiert deutliche Heimpleite. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Guten Morgen. Eine öffentliche Sitzung des Ortsrates Erichshagen-Wölpe findet morgen im Raum des Ortsrates an der Zeller Straße 165 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bundesverkehrswegeplan 2030 sowie die Erneuerung von Bushaltestellen im Jahr 2016. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Im neuen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans wurde die Ortsumgehung Nienburg-Rohrsen mit maximaler Dringlichkeitsstufe bewertet. Gelder für das rund 28 Millionen teure Projekt sind folglich bereits zurückgestellt. Baubeginn könnte bereits in den nächsten 8 bis 10 Jahren sein. Auch die Samtgemeinde Hemsen freut sich über diese Maßnahme, so Bürgermeister Vize Koop. Die grundsätzliche Stimmung ist eigentlich sehr positiv. Wir haben mit dem Samtgemeindebauausschuss unter Beteiligung der Bauausschüsse der einzelnen Mitgliedsgemeinden über dieses Thema gesprochen und uns auch nochmal informieren lassen durch das Straßenbauamt und auch durch den örtlichen Bundestagsabgeordneten. Und in der Diskussion ist eigentlich deutlich herausgekommen, dass eine grundsätzliche positive Einstellung dazu herrscht und dass die Vorteile, die sich für die Samtgemeinde Hemsen in der Struktur langfristig da ergeben, positiv gesehen werden. Der nun aufgeklärte Mord an Judith T. im Lockumer Klosterwald durch einen Freigänger des Maßregelvollzuges in Bad Reburg bekommt ein parlamentarisches Nachspiel. Die CDU verlangte eine Unterrichtung des Innenausschusses des Landtages. Die Landesregierung habe bisher weder erklärt, wie sie das Risiko solcher Taten künftig minimieren, noch welche Konsequenzen sie ziehen wolle. Die CDU bemängelte, dass eine DNA-Spur, die im September 2015 am Tatort sichergestellt worden war, erst jetzt zum Täter führte. Wenn man Täter trotz eindeutiger Spuren erst nach einem halben Jahr oder später überführe, könne das weitere Straftaten begünstigen. Wir kommen zum Sport mit Philipp Kessler. Im Kreisderby in der Fußballbezirksliga gab es in Ochte zwischen dem SC und dem TuS Drakenburg ein 1:1 Unentschieden. Die SG Hoya verliert bei Schlusslicht Mörsen-Scharrendorf mit 2:5 und Landesbergen unterliegt Heiligenfelde knapp mit 2:3. Maglohe hingegen schöpft wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Gegen den Konkurrenten Neunkirchen siegte der SCM mit 4:2. Tabellenführer Steimke hat sich von der Drakenburg-Pleite erholen können und schickt eine C11 aus Reden mit 4:0 nach Hause. Trainer Ralf Schöppling. Natürlich bin ich mit dem 4:0 zufrieden, aber was Reden da aufgeboten hat, das war eigentlich schon eine Frechheit und hatte mit Bezirksliga nichts zu tun. Die wollten ja wirklich gar kein Fußball spielen, haben sich mit 11 Mann wirklich in den 16er gestellt und wichtig waren halt die 3 Punkte, die haben wir, 4 Tore und alles gut. Der Vorsprung von Steimke auf Verfolger Heiligenfelde beträgt aktuell 9 Punkte. Drakenburg rückt vor auf Platz 10, Maglohe bleibt Vorletzter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.